Die Geschichte des O. Eigentlich heißt er Olaf. Einen Zunamen hat er selbstverständlich auch, aber ich vermute, den zumindest mir geläufigen hat er sich irgendwann einmal selber verpasst. Eine Art Künstlername, also den ich hier auch nicht nennen möchte. Dafür nämlich hätte ich schon gern sein Olafs Einverständnis, das einzuholen aber nicht möglich ist. Olaf nämlich ist spurlos verschwunden. Kennengelernt habe ich ihn vor ungefähr 6 oder 7 Jahren. Olaf hatte damals nach meiner Erinnerung eine Sendung gehört und verfasste nun per Mail einige Kommentare zu einzelnen Musiktiteln, die innerhalb dieser Sendung gelaufen waren. Er zog jeden einzelnen dieser Titel gewissermaßen aus bis aufs Hemd, analysierte alle nur denkbaren Klänge und beschäftigte sich insbesondere mit den Schlagzeugsounds, den Rhythmen, den in diesem Zusammenhang verwendeten elektronischen Effekten. Schnell stellte sich heraus, er selber war ein Drummer. Dazu kannte er alle nur denkbaren Synthesizer, ihre Geschichte. Und zu jedem Modell, so schien es mir, kannte er etwa 150 relevante Titel aus der Musikgeschichte, in denen diese Synthesizer einmal zur Anwendung gekommen waren. Seine Ausführungen bewegten sich weit ab von jedem besserwisserischen Getue. Alles von ihm Verfasste begegnete mir in einer Art von lockerem Plauderton. Als ich seine Ausführungen gelesen hatte, war ich offen gestanden etwas ratlos. Vieles entzog sich meinem begrenzten Verständnis von Technik und Musiktheorie. Dazu war ich nicht sicher, wie ich auf ein Schreiben antworten sollte, das gut und gerne 15.000 Zeichen umfasste. Einen dürren Zweizeiler wollte ich keinesfalls von mir geben. Am Ende, so würde ich rückwirkend schätzen, landete ich dann bei ungefähr 3.000 Zeichen und schloss wie üblich. Viele Grüße. Always find a lonely way. Die Geschichte des O. Olaf. Wenige Tage nach seiner ersten Mail an mich kam eine zweite. Auch in der beschäftigte Olaf sich mit einzelnen Titeln, die ich tags zuvor gespielt hatte. Ich bemerkte recht schnell seine Vorliebe für Drum-and-Bass-Tracks. Hier gab es insbesondere einen Produzenten, der es Olaf besonders angetan hatte. Dev Paradox ist dessen Name. Paradox legt es seit vielen Jahren darauf an, seine Drum-Breaks und Patterns zunächst häufig eigenhändig live einzuspielen, um sie dann zu samplen, zu editieren, zu schichten, zu manipulieren. Seine Tracks gelten als künstlerisch absolut hochwertig. Vieles von ihm in der Vergangenheit erschien auf dem Kultlabel Reinforced Records. Nomen est Omen, Dev Paradox. Ich glaube, seine Titel wollten genau das immer sein. Paradox. Kein Wunder, dass Olaf sich für diese Form von, wenn man so will, elektronischem Drumming besonders interessierte. Immerhin war er selber ein Drummer. Einer, der, wie ich seinen Mails zunehmend entnahm, fast ausschließlich mit sich selber spielte. Allein also. Irgendwann hatte er zwar einmal erwähnt, er sei einige Abende in eine 30 Kilometer entfernte Kleinstadt gefahren, um dort in einer Kneipe an einer Open-Stage-Veranstaltung teilzunehmen, so nennt man weitgehend improvisierte Musiksessions, bei denen jeder musikinteressierte Besucher nach eigenem Ermessen ein- und auch wieder aussteigen kann. Doch die Abende seien ihm zu locker gewesen, zu wenig ambitioniert, so schrieb er. Ich gewann mehr und mehr den Eindruck, es mit jemandem zu tun zu haben, der sich sehnlichst nichts weiter zu wünschen schien, als von morgens bis tief in die Nacht zu trommeln. Die Geschichte des O. In all den Wochen, Monaten, Jahren reihte sich eine Mail von Olaf an die nächste. Manche Sendungen freilich ließ er unkommentiert. Und es konnte passieren, dass ich mich dann bei der Frage erwischte, was hast du falsch gemacht? Wenn mich dann ein oder zwei Wochen später wieder eine seiner 15.000 Zeichen langen Analysen erreichte, war ich halbwegs beruhigt. Olaf konnte noch so ausführlich schreiben. Über seine persönlichen Umstände schrieb er so gut wie nichts. Sein Schlagzeug, so viel immerhin hatte ich seinen Ausführungen inzwischen entnommen, stand als verlotterte Schießbude ungenutzt im Keller herum. Er selber drosch offensichtlich bevorzugt auf Hartgummischeiben ein, die wie ein Drumset zusammenmontiert waren. Diese Art von Pseudo-Schlagzeug hatte ich bei Gelegenheit einmal in einem Musikgeschäft gesehen. Ihre Handhabung hat den Vorteil relativer Geräuschlosigkeit. Für einen Drummer wie Olaf aber musste es ein Grauen sein, auf diesen Scheiben zu trommeln. Ganz offensichtlich, so mein Verdacht, lebten eine oder gar mehrere weitere Personen mit unter seinem Dach, auf die es womöglich Rücksicht zu nehmen galt. Mein Verdacht sollte sich irgendwann bestätigen. Geschichte des O. Als ich Olaf eines Tages einmal schrieb, ich plane eine märchenartig angelegte Sendung über einen dunklen, also unsichtbaren Stern, es war in der Vorweihnachtszeit, da schrieb er zurück, es gebe auch einen Synthesizer mit eben diesem Namen, dunkler Stern, oder besser und ganz korrekt, Dark Star. Ich verfiel auf die Idee, diesem Dark Star eine Rolle innerhalb meiner Ausführungen zu geben, und Olaf erklärte sich bereit, verschiedene Dark Star Sounds für mich zu produzieren. Dabei griff er unter anderem auf eine bereits viele Jahre alte Folienschallplatte zurück, die einst einmal einem Keyboard-Magazin beigelegen hatte. Seine Klangminiaturen schickte er mir kurze Zeit später zu. Per Post erreichte mich eine DAT-Kassette. Neben der interessierte mich vor allen Dingen das Kuvert, mit dem sie verschickt worden war. Darauf nämlich war die Absenderadresse zu lesen und die wies auf ein offensichtliches Dorf, von dem ich zuvor noch nie gehört hatte. Nun wisse ich ja endlich, wo er wohne, schrieb ich an Olaf und bedankte mich für die Post. Zu meiner Überraschung ging er in seiner Antwort auf meine Bemerkung ein. Es handle sich bei der Ortschaft um eine überschaubare Ansammlung von Häusern, schrieb er, die allesamt an einer die Ortschaft durchziehenden Bundesstraße lägen. Es gäbe dort keinerlei Einkaufsmöglichkeiten, keine Kirche, keinen Friseur und die einzige Gaststätte hätte bereits vor Jahren geschlossen und stehe seitdem erfolglos an zum Verkauf. Er selber, schrieb Olaf, wohne mit seinem Vater zusammen in einem Haus. Seit Jahren allerdings hätten die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt. Der Mann sei bereits fast 80 Jahre alt und in der Nachbarschaft ein wenig verschrien. Ständig nämlich ballere er mit einem Gewehr im Garten herum und stelle allen nur denkbaren Arten von Vögeln nach. Besonders schlimm sei es damit geworden, seit ihn seine Lebensgefährtin verlassen habe. Olaf schloss seine Ausführung mit der Bemerkung, er, Olaf, suche seit Jahren bereits eine andere Wohnung. Allerdings müsse dies schon eine sein, in der er ungestört Schlagzeug spielen könne. We'll be right back. Geschichte des O. In seinen folgenden Mails schrieb Olaf weiterhin fast ausschließlich über Musiktitel, die ich in jeweiligen Sendungen gespielt hatte. Darunter befand sich irgendwann auch einmal ein Titel der australischen Band Midnight Oil. Die Gruppe war insbesondere in den 80er Jahren zu Ruhm und Ehren gekommen. Ihr Sänger Peter Garrett hatte Mitte der 80er Jahre eine deutsche Frau geheiratet. Und die wiederum, Doris, hatte während meiner Schulzeit ein reines Mädchengymnasium nur unweit der von mir besuchten Schule besucht. Ich kannte sie also aus dem Park und dem sich ganz in der Nähe befindenden Automatensalon auf der Südstraße. Diese zufällige Verkettung imponierte Olaf in keiner Weise. Er beschränkte sich auf die Analyse alter Midnight Oil Songs und tat das in der für ihn üblichen Ausführlichkeit, also mit etwa 15.000 Zeichen. Zum Ende seiner Mail hin erwähnte er dann noch kurz seinen Vater. Der würde seit Tagen im Garten unentwegt auf Vögel ballern und zur Abwechslung auch mal auf die Wände des eigenen Hauses. Überdies hätte er den Strom von Olafs Wohnung lahmgelegt. Und er müsse nun in die knapp 30 Kilometer entfernte Kleinstadt fahren, um von dort jeweils seine Mails verschicken zu können, aus einem Internetcafé heraus. Zudem kündigte Olaf mir gegenüber an, in Kürze einen Freund im Rheinland besuchen zu wollen und verknüpfte diese Ankündigung mit der Frage, ob er bei der Gelegenheit auch einmal auf einen Sprung bei mir zu Hause vorbeikommen könne. Kein Problem, schrieb ich zurück. Komm vorbei. seeds, put down roots and drop the fruits. Close my eyes and move my feet. In your arms I push repeat. Geschichte des O. Wenige Tage später stand Olaf vor der Tür. Sein Wagen war ein höchst klappriges altes Gefährt. Das erkannte selbst ich, der ich von Autos eigentlich keine Ahnung habe. Im Kofferraum befand sich ein Schlafsack und einige Flaschen Wasser. Es stellte sich heraus, dass der Kühler des Wagens defekt war und alle paar Kilometer neues Wasser benötigte. Es war Winter. Die Nacht hatte Olaf bereits im Wagen verbracht, auf dem Parkplatz eines Supermarktes ganz in der Nähe. »Warum hast du denn nicht angerufen?«, fragte ich. »Er habe nicht stören wollen«, antwortete er. Ich ließ das Thema fallen. Er wirkte etwas unruhig, verschwitzt auf eine Art, keinesfalls durchgefroren, wie man das vielleicht hätte annehmen können. Ich schlug also einen Spaziergang vor, er willigte gerne ein. »Bewegung, Bewegung«, rief er unentwegt, als wir gerade ein paar Meter gegangen waren. Sein Alter war mir bisher verborgen geblieben. Nun, wo ich ihn sah, schätzte ich ihn auf Mitte 30. Er fluchte auf seinen durchgeknallten Vater, betonte aber im selben Atemzug, er könne nicht lange von zu Hause wegbleiben. Er müsse Schlagzeug spielen. Während wir gingen, musterte er unentwegt die Häuser am Straßenrand. »Was suchst du?«, fragte ich. »Eine Wohnung«, sagte er. Wohin aber er auch blickte, überall befanden sich Vorhänge vor den Fenstern. Ich fragte ihn, ob er Geld hat. Er verneinte und verwies auf einen 1-Euro-Job, dem er derzeit nachgehe. Wir betraten die italienische Kneipe, in der alte Männer unentwegt Karten spielen und junge Dinger sich in Videos räkeln, von denen sich auf der großen Mattscheibe eins ans andere reiht. Olaf bestellte einen Kaffee, obwohl er Kaffee nicht verträgt, wie er sagte. Dann schluckte er zwei mächtige Tabletten. Mit jedem neuen Satz eröffnete er ein neues Thema. Aus seiner Brieftasche zog er eine Reihe von Schreiben, die er mir zu lesen gab. Arbeitsagentur, Sozialamt, ein wenig verhielt sich das, was ich da überflog, wie die von ihm verfassten Musikanalysen. Ich verstand lange nicht alles. Man wolle ihn, sagte er, eventuell in die Lebenshilfe stecken, in eine Werkstatt für geistig Behinderte. Sagte ich, viel mehr fiel mir auf Anhieb dazu nicht ein. Ich erwähnte einen Bekannten, dessen Vater meines Wissens 2 oder 3 Mietshäuser in einem Vorort von Leverkusen besäße. Ich fragte mal wegen einer Wohnung nach, sagte ich. Irgendwann verließen wir das Lokal, gingen wieder zurück und Olaf setzte sich in sein klappriges Gefährt, um seinen Freund im Rheinland zu besuchen. Die Geschichte des O. 2 Wochen nach unserem persönlichen Treffen meldete Olaf sich wie gewohnt mit einer Mail. Diesmal fand sich darin nicht eine Zeile über die von mir am Vorabend gespielte Musik. Stattdessen erging er sich in unheilvollen Andeutungen über seine nahe Zukunft. Alles stehe auf des Messers Schneide, schrieb er. Er müsse dringendst innerhalb der nächsten 4 Tage verschwinden, sonst sei alles aus. Spontan konnte ich nicht helfen. Leider nämlich hatte ich versäumt, wegen einer Wohnung in einem Vorort von Leverkusen nachzufragen. Während unseres Treffens hatte Olaf mir zudem ein Schreiben seiner Arbeitsagentur überlassen mit der Bitte, ich solle dort anrufen. Dieses Schreiben aber hatte ich verlegt. Oder um es genau zu sagen, ich hatte mir auf der Rückseite des Schreibens einige handschriftliche Notizen gemacht und die in eine CD-Hülle gesteckt. Aber in welche? Das Kuvert, in dem er mir einst eine Kassette geschickt hatte, war längst entsorgt. Seine dort vermerkte Adresse, der Name der winzigen Ortschaft, das alles war mir entfallen. Eine Mail an ihn wurde als nicht zustellbar gemeldet. So endet die Geschichte des O. Hart und unvermittelt, wie immer, wenn jemand spurlos aus dem Gesichtsfeld verschwindet. Jemand, von dem ich nicht viel mehr weiß als dies. Er ist ein Drummer. Und sein Vater schießt auf Vögel und die Wände des eigenen Hauses. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Seltsames Licht, sie und ich, und alles, was damals noch zwischen uns fiel, wir hielten uns auf, aber wir hielten nicht an, wir meißelten unsere Namen in den Asphalt, wir schrieben, wir waren hier, genau wie wir. Ich hatte den Arsch voller Glück und das Maul voller Beschwerden, außer Korn umgebückt zu gehen, ja, ja. Ich halte mich fest an allem, was nicht wehtut, doch ein kleines bisschen mehr Würde wär nicht schlecht, wenn ich singe, ich war hier. Wie es dann wird, kann vielleicht nur der bucklige Winter entscheiden, aber wir sehen uns wieder ganz bestimmt irgendwann. Geöffnet, um die Stille zu vertreiben. Ich blickte dich fragend an und du lachtest mich nur aus. Doch deine Lippen formten leise dein Gebet. Du sagtest, ich bleib hier, so wie ihr. Später auf dem Hof, dein lebloser Körper in einem Zimmer voller Blumen und Gewalt und 6 kleine Jungs aufgereiht im dunklen Anzug und ihre Lieder klagten lautlos in der Nacht. Sie sangen, bitte, bitte bleib hier. So wie wir.